Seit der Veröffentlichung der historischen Pyongyanger Deklaration, das sozialistische Werk verteidigen und voranbringen, sind 25 Jahre vergangen. Im April 1981, 1992 verabschiedeten die Chefs und Delegierten der nach dem Sozialismus strebenden Parteien wie die kommunistischen und die Arbeiterparteien verschiedener Länder der Welt die zur Teilnahme an den Festveranstaltungen zum 80. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung, die DVEK besuchten, die Pyongyanger Deklaration, in der der standhafte Wille zur Verteidigung und Voranbringung des sozialistischen Werkes widerspiegelt wurde. Die Deklaration wurde anfangs mit Unterzeichnungen von 70 Parteien angenommen. Sie wurde nach 6 Monaten von 140, nach einem Jahr von 170 und nach 20 Jahren von 280 Parteien unterzeichnet. In diesem Jahr beläuft sich diese Zahl auf mehr als 300.